Woo. AB. AB, showtime. Woo. Okay. Willkommen zu Barnaby's. Freue mich, dass ihr hier seid. Heute Abend haben wir eine richtig schöne Band. Irgendwann gehen wir mal rum im Hut, wenn ihr euch gefällt, könnt ihr was reinschmeißen, egal was. Aber willkommen zu Barnaby's Blues Bar. Cosmic Finger aus Hamburg. Woo. Yeah. Thank you. Thank you. see the future. I'm probably for the crystal ball. My parents are only a reflection. And not much else at all. Call yourself a genius. I feel it's mystic touch. Wir sind Thorsten Klinger aus Hamburg. Schön, dass ihr da seid. Das ist so ein wunderbarer Name, ja? Wir sind völlig im Bett. Aber ich glaube, ihr wisst das schon länger als wir. Thank you.

The other side, but the rain.

vanish from the floor. The flame from the stage so spread to the floor. Forget all you had, I want you wanna give more. The more that you give, the more I will take it. Thank you. Kuchen. Thank you. Vielen Dank. Wir machen jetzt eine kleine Pause. Bis gleich. Thank you. desire of gentlemen for her to love, to hold her dear. I'll listen for to shed a tear. Thank you. Vielen Dank für den Mut, zusammen Okay, danke. Dickie Jib down, I got a nice little grill. Just 2 blocks away, if you walk up the hill. People come for dinner or for the secret room. Roll the dice and play the cards, and wait to run the blue room. Dickie's the man, I got the home in the town. Oh, you can make it long, come down. If they really hit them, I'm thinking they were right. Always coming back to you. Thank you.

the moon beside. Make the darkness from your side. Make the darkness from your eyes. Just be the heart of town. losing the love of town. I'm telling this town ain't got no home. Just got to go try and Leute. Ein Nummerchen haben wir noch für euch. Ein Nummerchen haben wir noch, genau. Dann fahren wir weiter. Wir sind. Heute ist unsere Auftaktveranstaltung. Wir machen eine kleine Reise. Wir fahren von hier in die Schweiz und von der Schweiz nach Nürnberg und dann nach Frankfurt und dann nach Eppstein. Wir spielen unheimlich viele Konzerte. Das ist das Erste. Wir sind sehr froh, dass wir hier bei euch sein dürfen und dass ihr so ein tolles Publikum seid. Das ist ein toller Auftakt. Vielen Dank. Ich komme dann irgendwann wieder vorbei. Wir haben so nach dem Konzert hier, ne, wenn wir alle so ein bisschen frische Luft gemacht, wir sitzen dann hier und wir haben auch eine CD mitgebracht. Wenn ihr eine CD wollt oder mit uns sprechen wollt. Oder brandaktuell, wunderbar. Genau. Eine 6-Song-EP. Sehr empfehlenswert. Okay. Vielleicht ein bisschen, also jetzt erstmal ein Song. Thank you. Endgültig verabschieden, aber ganz kurz die Band vorstellen, bitte. Damit wir wissen, wovon wir reden. Sven Fischer spielt am Schlagzeug. An der Bassgitarre. Stefan Link. An den Keyboards bedient sie heute Markus Glossner. The one and only Christopher Tim an der Gitarre. Das große Glück, in dieser Band zu singen. Wir sind Cosmic Finger aus Hamburg. Vielen Dank, schönen Abend. Das war eine Ansage. Spricht man in Braunschweig eigentlich auch noch so also norddeutsch-mäßig? So breit, so Hamburg-mäßig? Machen wir auch nicht, ne? Yeah. Walking. Toll, Braunschweig, willkommen wieder. Auf jeden Fall.